Kundgabe 2218. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.01.1942. Liebe ist der Schlüssel zur Wahrheit. Das Wirken in Liebe zieht unweigerlich die Erkenntnis nach sich, und es ist also die Liebetätigkeit der einzige Weg zur Wahrheit. Dies ist es, was die Erdenkinder zuerst wissen müssen. Auf einem anderen Wege werden sie nie und nimmer zur Wahrheit gelangen. Geht ihnen nun ein Wissen zu, das ihnen annehmbar erscheint, ohne dass ihr Leben ein Liebeswirken ist, dann ist dies ein Blendwerk des Satans. Oder, wenn ihnen die Wahrheit geboten wird, erkennen sie diese nicht als solche und lehnen daher ab. Die reine Wahrheit wird wohl vielen geboten, doch eben darum abgewiesen, weil den Menschen die Liebe mangelt. An der Unwahrheit aber halten solche Menschen mit einer Zähigkeit fest, und es ist ihnen nicht klar zu machen, dass sie auf einem Irrweg wandeln, dass sie durch falsche Lehren irregeführt werden. Die Liebe ist der Schlüssel zur Wahrheit. Ohne diese ist der Zugang versperrt. Wahrheit aber ist alles, was von Gott kommet. Die Wahrheit wird nicht verstandesmäßig ergründet, sondern auf dem Wege des Herzens von Gott empfangen. Es kann der Mensch wohl die Wahrheit gedanklich empfangen, doch dann wird er immer im Verlangen nach Gott stehen. Dieses Verlangen aber ist Liebe, und die Liebe wirkt sich aus in Werken uneigennütziger Nächstenliebe. Diese erst bezeugt die Liebe zu Gott. Und dann steht der Mensch im rechten Denken, das heißt, die Gedanken, die ihm nun zugehen, entsprechen der Wahrheit. Sie sind aus dem Herzen geboren, wenngleich der Mensch glaubt, verstandesmäßig zu dem Ergebnis gekommen zu sein. Ist aber der Mensch liebelos, so wird sein Denken niemals der Wahrheit entsprechen. Denn die Wahrheit bekämpfenden Kräfte haben dann starken Einfluss auf das Denken solcher Menschen, weil diese durch ihre Lieblosigkeit ihre Herzen solchen Kräften öffnen, diese also Zugang haben und nun ihre Macht ausnützen, indem sie das Denken der Menschen nun verwirren. Gott ist die Wahrheit. Gott ist die Liebe. Eines ohne das andere ist nicht zu denken. Folglich kann nur dort die Wahrheit sein, wo die Liebe ist. Unzählige Irrtümer sind in die Welt gekommen durch die Lieblosigkeit der Menschen. Und die Wahrheit ist verdrängt worden. Sie kann auch nur dann wieder Platz greifen unter der Menschheit, wenn diese sich zur Liebe wandelt. Und darum muss zuerst die Liebe gepflegt werden, ehe der Mensch zum Erkennen kommt. Jegliches Studium ist vergeblich, so dem Menschen die Liebe mangelt. Denn was er an Wissen sich dadurch aneignet, es entspricht entweder nicht der Wahrheit oder es ist totes Gut, indem es nicht zur Höherentwicklung der Seele beiträgt, solange nicht das Herz davon berührt ist, also es sich nicht in Liebetätigkeit auswirkt. Und darum muss jegliches geistige Wissen mit dem Maßstab der Liebe gemessen werden. Es muss einem liebetätigen Herzen entströmen und wieder zur Liebetätigkeit erziehen. Dann wird es Wahrheit sein, und Gott selbst wird der Quell eines solchen Wissens sein. Amen.